1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Nun sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Etwas verspätet, aber das wussten wir gestern schon, dass es heute ein bisschen später anfängt. Ich hab's gestern versemmelt zu sagen. Aber nun sind wir da. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, ich bin gespannt. Wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge sich bitte melden. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Tanja ist meine erste Anruferin. Hallo Tanja. Ja, hallo Domian. Ich höre dich sehr gut. 24 Jahre alt. Genau, hallo. Ja, hallo. Ja, ich bin ganz nervös. Ja, um was geht's denn? Okay, ich wollte ja meine Geschichte erzählen. Und zwar, meine Katze wurde am Wochenende, also letztes Wochenende, krank. Mhm. Sie hat über Nacht so Anfälle gekriegt, durch die ganze Wohnung gerannt, hat sich die Krallen dabei noch selber rausgerissen und so weiter. War ganz schlimm. Und dann bin ich noch zum Notarzt mit der gefahren und der konnte mir aber dann nicht helfen, hat der nur eine Beruhigungsspritze gegeben. Eine alte Katze? Nee, 3 Jahre ist die erst. Ah ja. Ja. Ja. Und dann bin ich wieder nach Hause und dann war auch alles wieder gut. Und dann von Dienstag auf Mittwochnacht hat das wieder angefangen und dann hat die sogar so gekrampft. Dann ist die umgefallen und hat richtig, ich dachte, die erstickt. Ne? Also war ganz schlimm für mich, auch wieder sabbern und keine Ahnung. Und dann bin ich am nächsten Morgen wieder zum Tierarzt Mittwochmorgen. Ja, und dann war da halt Verdacht auf Gehirntumor oder Epilepsie halt. Gibt es auch bei Katzen. Ja, ja. Und wissen viele nicht. Ja, ich wusste es. Mhm. Und dann hat die Tabletten bekommen, musste ich die da lassen bis nachmittags. Die Tabletten haben aber nicht angeschlagen. Und dann hat die gesagt, ja, dann muss ich in eine Tierklinik, weil dann MRT gemacht wird. Ja. Dann kommt die in so eine Röhre, um zu gucken, ob die einen Gehirntumor hat oder eine Gehirnhautentzündung. Kostet eine Stange Geld. Eben, darum geht es. Deswegen rufe ich an. Ah. Genau. Und zwar, ich will dir jetzt keinen vorholen wegen meiner Katze. Ja. Und zwar, allein in der Tierklinik hat das schon 600 Euro gekostet. Boah. Ja, dieses MRT und dann halt noch vorher beim Tierarzt auch nochmal 150 Euro und das muss ja innerhalb von 2 Tagen dann mal eben also fast 800 Euro. Diese 600 Euro in der Tierklinik waren inklusive MRT. Genau, richtig. Ja. Und insgesamt kommst du auf 1000? Nee, 1000 nicht. Also sie meinte erst, kann so 1000 Euro werden, die Tierärztin. Mhm. Aber da kein Tumor Gott sei Dank gefunden wurde, musste man ja dann nicht irgendwie nochmal operieren oder irgendwas verbinden, sondern die hat halt Epilepsie, das ist jetzt dabei rausgekommen. Ich meine so insgesamt, was hat's gekostet? Also jetzt habe ich erstmal heute in der Tierklinik 600 bezahlt. Mhm. Dann 150 ja insgesamt schon vorher beim Tierarzt und morgen muss ich halt nochmal hin. Ne, auch nochmal, dann wird Blut verschickt und so weiter. Ne? Was jetzt insgesamt ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja? Auf jeden Fall geht es darum, dass es halt ein sehr hoher Betrag für mich ist. Ich lebe alleine, verdiene auch nicht so viel. Also was das die ganze Geschichte kurz ist, viel verdiene ich halt fast. Ja. Und da hätte ich mir eigentlich einen Kredit aufnehmen müssen, was für sowas. Ich lasse meine Katze ja nicht sterben. Ne? Mhm. Und ich bin aktiv auf Twitter, du ja auch neuerdings. Ja, allerdings, ja. Und ich twitter da halt mein halbes Leben. Oder ja, mein ganzes eigentlich. Ich twitter den ganzen Tag. Ach, ne? Ja. Und da hat man ja seine Follower, das kennst du ja mittlerweile, ja. Das muss ich ja gar nicht mehr erklären. Auf jeden Fall, dann habe ich das dann da getwittert. Ich so, ja scheiße, muss ich hier Peter Zwiggert anrufen von RTL oder so, ne, damit ich hier meine Katze untersuchen lassen kann. Und dann meinten die bei Twitter, meine Follower, ja, mach da so einen Spendenaufruf. Und ich so, ja, ich will ja nicht betteln oder so, weil ich bin eigentlich kein Mensch, der jetzt irgendwie gerne Geld nimmt. Ne? Aber die Idee ist nicht schlecht. Ja, die war nicht schlecht, wirklich. Und? Hast du es gemacht? Ja, ich habe es dann gemacht, weil das war wirklich so eine ausweglose Situation für mich. Wo soll ich in 2 Tagen so viel Geld herkriegen? Und was ist dabei rumgekommen? Ja, und insgesamt habe ich dann innerhalb von 24 Stunden knapp 700 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich irre. Und das zu bekunden, ja, ich möchte gerne etwas geben, ist ja die eine Seite. Das dann aber wirklich auch zu schicken oder zu überweisen, ist die andere Seite. Genau. Hast du es bekommen auch? Ja, das lief dann über so ein PayPal-Konto, erst mit E-Mail-Adresse. Ja. Ne? Das kann man ja dann an sein Bankkonto überweisen. Und ja, es ging innerhalb von 24 Stunden. Das ist ja wirklich toll. Deswegen rufe ich halt an, weil ich weiß, viele Follower von mir, die hören dich ja jeden Tag. Und deswegen wollte ich mich einfach bei allen bedanken, die gespendet haben. Und es gibt ja keinen besseren Weg als, ja. Das ist wirklich eine tolle Sache. Nur wollen wir mal nur hoffen, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird, ne? Da können ja natürlich auch Leute sich jetzt irgendwie was ausdenken und damit Kohle machen. Natürlich, aber ich meine, ich twitter mein halbes Leben. Ich habe da 25.000 Tweets schon geschrieben. Ja. Die kennen Bilder von meinen Katzen, Videos von meinen Katzen. Ah, verstehe. Und deswegen, man kann da nicht neu anmelden und einfach sagen, hier, jemand ist krank, spenden mir mal Geld. Also, eine tolle Sache, ne? Ja, deswegen wollte ich einfach nur erzählen. Finde ich toll, finde ich eine gute Geschichte, auch zu erfahren, dass das auf so einem Wege dann relativ schnell zu lösen ist und du bist aus den Sorgen raus. Ja, Gott sei Dank, ja. Und die Katze hat nun Epilepsie. Ja, genau, ich kriege jetzt Medikamente, die ist jetzt auch wie auf Droge, die liegt nur rum und kann, ist ja sie besoffen, sage ich jetzt mal. Aber das kann man mit den Medikamenten dann irgendwie, kriegt man hin, da kann sie mitleben dann. Ja, die Tierärztin meinte, man muss jetzt halt 2-3 Wochen gucken, wie die reagiert auf die Medikamente und wenn es halt anschlägt, muss sie ihr Leben lang halt nehmen. Aber das ist ja okay, wenn sie dann weiterhin schön die Mäuse jagen kann, ist ja okay. Ja. Also, großes Dankeschön an die Twitter-Gemeinde. Genau. Und toll, dass du uns das erzählt hast und gute Besserung weiterhin für deine Katze, Tanja. Ja, danke schön. Alles Liebe. Viel Spaß noch. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050, so könnt ihr uns hier live erreichen, im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist Dieter und Dieter ist 55. Hallo Dieter. Moin. Guten Morgen. Jürgen. So, über was reden wir? Ja. Ah, ein Haustier. Hey, zwei. Ich bin auf Arbeit. Ich höre deine Sendung auch regelmäßig. Du bist auf der Arbeit und da sind zwei Tiere. Was arbeitest du? Ich bewache ein großes Holzunternehmen mit meinen Hunden. Ah, verstehe. Aber das ist nicht der Grund des Anrufes. Nein. Der Grund ist eigentlich der, ich habe eine uneheliche Tochter, die ist am 5.8.01 geboren. Mhm. Die habe ich dann einen Tag nach der Geburt gesehen und sehe die jetzt am 5. nach über 9 Jahren Sonntag wieder. Und meine Frage ist eigentlich, wie stelle ich mich vor? Ich bin dein Vater, ich bin dein Erzeuger, ich bin der Dieter, ich weiß es nicht. Und, ja gut, erstmal zur Vorgeschichte. Wieso hast du sie so lange nicht gesehen? Ich bin dann, nachdem meine damalige Freundin sich 6. oder 7. Monat von mir verabschiedet hat, das also aus ist, Schluss, vorbei. Sie hat sich von dir verabschiedet? Ja, sie hat gesagt, also ist Feierabend. Was ist denn mit den Hunden da los? Wieso bellen die ständig? Ich bin drin und die sind draußen. Ach so. Und, lass sie doch rein, dann geben sie Ruhe. Ja, dann ist auch nicht besser. Also, sehr gut, wir versuchen's. Also die Freundin hat sich von dir getrennt, als sie im 6., 7. Monat war, ja? Richtig, genau. Und ich bin dann beruflich weggezogen. Mhm. Und ist dann natürlich dementsprechend auch der Kontakt nicht gewesen. Ich habe dann alles Mögliche versucht, so weiter und so fort. Wolltest du den Kontakt denn haben? Ja, natürlich. Ich habe ja alles versucht. Ich habe ja auch dann, wie die umgezogen ist, versucht, Adresse rauszukriegen und so weiter und so fort. Und meine 22-jährige Tochter, die hat das dann vor 4 Wochen geschafft. Nein, langsam nochmal. Also der Kontakt wurde gezielt und bewusst von der Mutter unterbunden. Jawohl. Du hast für dieses Kind auch nicht gezahlt? Doch, das schon. Ja, klar. Und du hast nicht dein Recht erstritten, dass du Zugang zu dem Kind hast? Ich habe keine Antwort gekriegt, auf keinen Brief, auf kein Paket, ich habe kein Bild erhalten, ich habe nichts erhalten. Du hättest das ja vor Gericht erwirken können. Ja, ich bin einer von der Sorte, miteinander, nicht gegeneinander, und falls sie jetzt verheiratet gewesen wäre und neue Familie aufgebaut, ich wollte mich auch nicht so da reinballern, und ich weiß, wie das ist, weil ich bin jetzt auch wieder verheiratet, habe eine Frau mit 2 Jungs und die haben wir adoptiert, beziehungsweise ich. Naja, also ich bin eigentlich jemand, der alles gerne im Ruhigen und im Sachlichen und Vernünftigen macht. Verstehe. So, jetzt wolltest du gerade erzählen, wie deine 22-jährige Tochter, die hat irgendwas arrangiert jetzt, oder? Die hat sich schon mit ihr getroffen. Wie ist denn der Kontakt zustande gekommen? Ja, meine Tochter hat irgendwie die Adresse rausgekriegt, die neue. Ja, warum hat sie denn, warum hat sie sich denn da so reingehängt? Weil meine Tochter ihre Schwester endlich kennenlernen möchte. Achso, also du hast nicht dahinter gesteckt und hast gesagt... Doch, ich auch. Ich habe auch regelmäßig. Also wir waren mindestens einmal im Monat, dass nie das Gespräch war. Ja. Okay, dann hat sie sich reingekniet, hat recherchiert. Genau. Ja. Hat sie gefunden. Genau. Und hat sich schon mit ihr getroffen. Jawohl. Ich habe auch endlich zwei Bilder. Schon mittlerweile seit ein paar Wochen. War das sicher ein tolles Gefühl, dann so ein Bild von dem eigenen Kind zu sehen, was man noch nie gesehen hat? Doch, das ist blendend. Also ich freue mich riesig, ne? Also ich weiß genau, dass ich heulen werde, aber steh ich zu. Wie haben sich denn die beiden Mädels dann so unterhalten? Gut. Gut. Sehr gut sogar. Die haben telefonieren schon, bloß ich noch nicht, weil ich wollte eigentlich erst, bevor wir uns kennenlernen und mit ihrer Mutter sprechen, aber die hat sie leider noch nicht gemeldet. Also, diese Tochter, die du noch nie gesehen hast, die ist jetzt 9 Jahre alt oder bald 10 Jahre. Richtig. Ja. Das heißt, dass aber die Mutter doch dem zugestimmt hat, dass sich diese 9-Jährige mit deiner anderen Tochter trifft. Dem hat sie zugestimmt. Ja, richtig. Und die Mutter stimmt jetzt auch zu, dass du das Kind siehst und triffst. Ja, weil meine Tochter möchte das. Ah ja, die Kleine hat gesagt, ich will den Mann sehen, der mein Papa ist. Genau. Ja. Und jetzt trefft ihr euch am Sonntag. Richtig. Wo? Die kommen zu meiner Tochter. Die wohnt eine Straße weiter wie ich. Mhm. In der gleichen Stadt. Kommt die Kleine alleine? Nee. Nein, die kommt mit ihrer Schwester, beziehungsweise Halbschwester und mit ihrer Mutter. Ah ja. Das heißt, da kommt eine große Zusammenkunft zustande und du siehst dann auch diese Frau, die Mutter deines Kindes, nach so vielen Jahren wieder. Nach 9 Jahren, ja, gleiche Zeit. Ne? Hast du auf diese Frau eigentlich Zorn, dass sie... Nein. Nein? Hätte ich schon, wenn sie mir den Zugang zu meinem Kind verwehrt hätte. Ich weiß ja nicht, warum, wieso, weswegen. Ja gut, da gibt es keinen Grund für. Da gibt es keinen vernünftigen Grund für, das zu verhindern. Ich wüsste nicht. Und warum soll ich auf jemanden zornig sein, wenn ich nachher hinein erfahre, warum oder weshalb, wenn ich schon mit Zorn dahin gehe? Also nein, um Gottes Willen. Nein, letztendlich ist es ja gut, dass du das so siehst. Das befriedet ja die ganze Angelegenheit. Ich will dir das auch nicht einreden, um Gottes Willen. Nein, ich frage dich nur so. Zorn, das ist... Ja, ja, du fragtest gerade am Anfang, wie sage ich es ihr, dem Kind, wer ich bin? Richtig, genau. Ich bin dein Papa. Was willst du anders sagen? Ja, das ist ja heutzutage ist das ja alles nicht so einfach. Das ist die Kiddies, die haben ihren eigenen, ja, ich meine, ich bin 55, der Jüngste, der ist 11, den ich jetzt hier bei mir in der Familie habe, der andere ist 15, die eine ist 22, dann habe ich die beiden Enkelkinder, die Zwillinge. Das ist schon manchmal, man muss wirklich immer gezielt zuhören, was die alles so rauslassen. Und da heißt es, da ist der Erzeuger, da ist das, nee, da ist der. So komisch würde ich ja gar nicht rangehen. Mit so einem knöchernen Begriff Erzeuger. Ich bin der Dieter, ich bin dein Papa. Schluss aus. Und dann wirst du sehen, wie sie reagiert. Wenn du das freundlich machst, bin ich sicher, dass sie auch freundlich zurückreagiert. Ich würde das völlig normal machen und unkompliziert. Ja, deshalb, also ich versuche schon seit gut 14 Tage, habe ich das Telefon in der Hand, die Nummer eingedrückt, aber nicht durchgewählt. Und jetzt ist der Tag X kurz vorher und Achso, du hattest überlegt, dann letzter Tag. Achso, hier anzurufen, meinst du? Ja. Ah, verstehe, ja. Ja, ich höre euch ja jede Nacht. Dieter, da würde ich mir gar nicht so einen großen Kopf machen. Ich bin der Dieter, ich bin dein Papa. Jo, hört sich ganz fair an. Finde ich völlig in Ordnung. Wird die Kleine mit Sicherheit auch nicht doof finden oder komisch. Wenn du sagst, ich bin dein Erzeuger, das klingt ja ganz... Ja, nein, das war jetzt nicht, das würde ich nie sagen. Ja, klar. Ja, als Beispiel. Weil der Jargon eben halt heutzutage, ne? Ja. Die reden ja doch ein bisschen anders wie wir damals. Ja, ich finde es ziemlich albern. Du kannst auch sagen, ich bin dein Dad. Ich finde es bescheuert, das auf Englisch zu sagen, aber manche machen das eben auch. Aber mach es doch so, wie du dich am besten und am wohlsten fühlst. Das ist das... Nee, also das ist schon... Das kurz und knapp ist, glaube ich, das Beste. Finde ich auch. Mensch, dann drücke ich die Daumen für Sonntag. Und hoffe natürlich dann auch, dass sich dann ein Kontakt aufbaut. Doch, will ich, auf jeden Fall. Also meine Tochter, also die Große, die will das auf jeden Fall auch. Und meine Frau, meine jetzige Frau auch. Ja. Und also wir sind alle kinderlieb und... Ja. Und die Kleine offensichtlich auch, ne? Ja, Logo. Genau. Ja, also ich will es auf jeden Fall. Also wenn das jetzt einmal gestartet ist, dann möchte ich da natürlich durchziehen. Ja, absolut. Wünsche ich viel Glück für. Dankeschön. Was hast, du denn übrigens angestellt, dass jetzt die Hunde ruhig sind? Ich habe die Hündin ist drin und der andere läuft draußen rum bei mir am Fenster vorbei und guckt hier rein. Dieter, toi toi toi für Sonntag und alles Dankeschön. Gute für deine Familie. Noch außerdem Top-Sendung, Top-Team. Dankeschön. Nur zu kurz. Mach 2 Stunden raus, von 12 bis 2, habt ihr mehr von. Ja, danke für das Kompliment auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss, Dieter, alles Liebe, tschüss. So, 1.26 Uhr, das ist die richtige Zeit für Kurt. Der ist 58. Guten Morgen, Kurt. Ja, moin, Domian. Hallo, Kurt. Über was reden wir? Wie soll ich anfangen? Ich habe am Anfang des Jahres so eine Art Schlaganfall ins Auge bekommen, in mein rechtes, habe 80% verloren. Also ein Schlaganfall im Auge bekommen? Das ist so wie ein Schlaganfall, bloß der ist nicht ins Gehirn gegangen, sondern ins Auge bei mir. Mit der Folge, dass man dann blind ist? 80% also genau. Vom rechten Auge. Mhm. Und jetzt habe ich am Freitag, also von Donnerstag auf Freitag, den zweiten gekriegt. Aufs linke Auge. Mm. Und das ist total blind jetzt. Ach du lieber Gott. Ja, 20% kann ich noch sehen. Das ist nicht viel. Das ist, ja, doch, für die Behörden ist das viel. Das heißt, die Behörden behandeln dich ungerecht? Was ungerecht? Also, ich kann von denen nichts erwarten, wollen wir so sagen, ne? Ja, was... Dafür sehe ich noch zu gut. Was bedeutet 20%? Erklär's mal. Kannst du Umrisse sehen oder musst du ganz nah irgendwie rangehen? Ja, nah ran und ich sag mal, geschriebenes oder Kugelschreiber kann ich gar nicht erkennen. Fernsehen kann ich sehen, dein 1 Live und Domian und was da unten ist, die Telefonnummer und so kann ich nicht erkennen. Kannst du nicht erkennen. Aber so mich kannst Obwohl du sehen. Obwohl ich einen großen Bildschirm hab. Ja, also dass ich jetzt so die Hände bewege, das kannst du sehen. Das kann ich so sehen, ja. Wie kommt das, dass man einen Schlaganfall ins oder im Auge bekommt? Haben die Ärzte dir das erklärt? Ja, ich habe sowieso mit dem Herzen zu tun. Ja. Ich habe immer Herzrhythmusstörungen, habe auch einen Defibrillator eingebaut bekommen. Ja. Dass sowas nicht vorkommen soll, aber das kann immer wieder passieren, bekommen mal Koma und dass es blutverdünnt wird alles. Und trotzdem ist es passiert. Und trotzdem ist es passiert, ja. Aber das Große an der ganzen Geschichte ist dann noch, ich war dann Freitagmorgen beim Augenarzt, der hat sofort einen Rettungswagen alarmiert, jede Minute zählte, weil das gibt solche Infektionen, da kann man es eventuell noch teilweise retten. Mhm. 100% kriegen sie wohl nie hin, oder ich weiß es nicht. Mhm. Dann wollte er mir ein Krankenhaus fahren, da habe ich gesagt, nein. Und vom Arzt hat er die Order bekommen, in ein bestimmtes Krankenhaus zu fahren. Ja. Und auch auf dem Brief, auf der Einweise stand auch drauf, dies und dies Krankenhaus. Hat da angerufen, ja. Hat mit dem Oberarzt gesprochen, schon die standen Gewehr bei Fuß, sagt man so. Ja. Und warten auf mich praktisch. Ja. Damit das schnell über die Bühne gehen kann. Was ja gut war. Wäre gut gewesen. Aber? Ich bin ja in ein anderes Krankenhaus gefahren worden, weil das näher war. Mhm. Und da kriegte ich dann meine Infusion ja 8 Stunden später. Ja, solche Geschichten habe ich auch schon gehört. Das ist ein absoluter Skandal. Das heißt, wenn die dich gleich da, wie der Arzt das vorgesehen hatte, in die Spezialklinik gefahren hätten, könntest du heute noch richtig sehen auf dem Auge wahrscheinlich. Zumindest wäre es nicht vielleicht ganz blind. 100% gekriegt hat, das ist wirklich keiner. Schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das finde ich, ich weiß auch nicht, was, also ich habe es schon einige Mal gehört. Offensichtlich scheint das ein grundsätzliches Problem zu sein, wie Rettungskräfte koordiniert werden. Ich weiß nicht, was das ist und woran das liegt. Dass so etwas überhaupt vorkommt, ist unfassbar. Ja, aber auch auf einer Notaufnahme, wo ich dann mit dem Rettungswagen ankam, dann kam ich sag mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten beim Arzt rein, ist ja auch gut, nichts dagegen. Der hat angefangen, mich zu untersuchen. Ja, aber das war doch wertvolle Zeit, die weggegangen ist. Bitte? Das war ja wertvolle Zeit, die vergangen ist. Ja, Ja, das ist es ja. Vom Arzt untersucht warst du ja schon vom Augenarzt. Der hat ja schon eine klare Diagnose gestellt. Ja, aber dann wollte er gleich wiederkommen. Nach 2 Stunden, weiß ich es, aber ich auf der Uhr dann gesehen, habe ich den immer noch gesucht. Der war verschwunden. Unglaublich, unglaublich. Nicht? Und dann habe ich mich an anderen Arzt natürlich dann irgendwann mal gewandt. Wie, und während dieser 2 Stunden wurdest du überhaupt nicht behandelt in dem Krankenhaus? Nein. Das ist ja unfassbar. Ich habe gewartet. Klagen, Anzeigen. Ja, aber da erreicht ja nichts. Ja, nee, so darf man da nicht rangehen. Wenn alle so da rangehen, dann würde überhaupt nichts passieren. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Und wenn es auch lange dauert und irgendwann zumindest ein bisschen Schmerzensgeld bekommst, das ist wirklich unfassbar. Ja. Wir geben dir gleich mal noch ein paar Adressen von Patientenverbänden. Die können dich ja beraten, wenn du auch nicht viel Geld hast, dass da ein Rechtsanwalt. Ja, ich bin Frührentner seit 10 Jahren. Ja, dass dir jemand an die Seite gestellt wird. Das machen wir gleich. Ich wollte aber noch was zu fragen zu dem Schlaganfall im Auge. Was ist das für ein Gefühl, wenn man einen Schlaganfall im Auge bekommt? Gar nichts, du merkst es ja nicht. Du hast keine Schmerzen, nichts. Ja, aber irgendwas musst du ja gemerkt haben, sonst wärst du ja nicht zum Augenarzt gegangen. Ja, weil man dann, ich beim ersten Mal so wie morgens aufgewacht, komisch, sieht irgendwie anders alles. Ach so. Also man merkt es nur daran, dass man nicht mehr richtig gut gucken kann. Ja. Man bemerkt keinen Stich, keinen Druck oder irgendetwas. Ich hab's gemerkt, die sind auch beide über Nacht gekommen praktisch. Sieht man das in den Augen? Sind die irgendwie... Rötlicher, ist da was geplatzt? Sieht man das? Weiß ich nicht. Also ich habe nichts gesehen. Beim ersten, da soll so ein kirschgroßer Kern irgendwie zu sehen gewesen sein. Mhm. Hat dir ein Arzt erklärt, was da in dem Auge dann passiert eigentlich? Nö, so richtig nicht, nein. Ist auch wieder so ein Ding. Das ist die Aufgabe eines Arztes, dem Patienten das ordentlich zu erklären. Und zwar in einer Sprache, dass der Patient das auch versteht. Aber das können die meisten Ärzte leider nicht. Ja, das ist meine Erfahrung. Nicht? Ich frage meinen Hausarzt immer, ich sage, was heißt das auf Deutsch? Mhm. Genau. Nicht, wenn ich mit einem Arztbrief ankomme, alles. Ja, das frage ich auch immer. Und dann klärt er mich natürlich auf dann. Mhm. Ja? So. Ich meine, ich habe ein gutes Freundenkreis hier, wo ich wohne. Mhm. Die unterstützen mich auch so, also... Aber ich bin dann trotzdem beeinträchtigt. Wenn ich nur allein wohnen würde, müsste ich ja theoretisch einen Pflegefall. Hm. Aber du wohnst mit einer Partnerin zusammen? Nein, mit meinem Lebensgefährten. Mit dem Lebensgefährten, ah ja. Ja. Aber das schränkt ja jetzt euren Alltag und euer Leben schon erheblich ein nach dem neuen Schlaganfall. Ja. Aber wie? Hm. Das glaube ich. Er kümmert sich seit Jahren ja schon um mich. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 26 Jahre? Ja. Mann, ich hatte ja gestern so einen netten Herrn in der Sendung. Ja, habe ich gehört, 48. 48 Jahre waren die beiden Jungs zusammen, ja. Ne? Ja, und da ist leider der eine gestorben und das war sehr traurig. Ne? Mensch Kurt, also das tut mir jetzt leid, dass es dich so erwischt hat und vor allen Dingen, dass du so miese behandelt worden bist. Und so unprofessionell. Ja, ich muss versuchen, das Beste jetzt drauf zu machen. Ja, das ist die richtige Einstellung. Dennoch werden wir dich jetzt mal zurückrufen und dir mal ein paar Adressen an die Hand geben. Dann kannst du es ja immer noch entscheiden, ob du da etwas unternimmst oder nicht. Mhm. Ja? Dann ist mir gar nicht schlecht, wenn ich auch mal anlaufe. Ich weiß gar nicht, wo ich mich dran wenden soll. Ja, genau. Das können wir dir alles geben. Das ist gar kein Problem. Das macht meine Psychologin gleich und das ist keine Sache. Okay. So, trotz allem wünsche ich gute Besserung. Jo, danke. Und grüß mir deinen Liebsten herzlich. Jo. Und du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Jo, okay. Tschüss. Tschüss Gott. So ihr Lieben, ich möchte euch hinweisen auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema böse Frauen. Und ich möchte demzufolge mit euch sprechen über gewalttätige Frauen, über verlogene Frauen, hinterlistige Frauen oder auch über kriminelle Frauen. Gibt es solche Frauen in eurem Umfeld? Und welche Erfahrungen habt ihr mit bösen Frauen gemacht? Mit Müttern, mit Partnerinnen, mit Omas oder was auch immer. Also wenn ihr uns davon erzählen wollt, mir davon erzählen wollt, dann mailt uns doch schon mal unter domian@wdr.de. Das ist unser Thema nächste Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Böse Frauen. So, jetzt machen wir weiter mit der Freitemennacht. Und ich hoffe, dass ich dann gleich noch sehr nette Frauen hier kennenlernen werde und hören werde. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit einem Mann, der heißt Michael und der ist 40. Guten Morgen, Michael. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Michael. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Arbeitsleben, ja, eigentlich durch die ganze komplette soziale Brandweite. Wiedereingliederung. Das heißt, du warst lange ausgegliedert. Richtig, ja. Ich habe eine halbseitige Körperlähmung hinter mir. Ich habe gesagt, halbseitige Körperlähmungen. Richtig, ja. Bei mir ist die komplette linke Körperhälfte gelähmt gewesen. Ja. Ich war Pflegefall. Kam das durch eine Krankheit oder durch einen Unfall? Nee, das ist von einer Sekunde auf die andere gekommen. Ach. Wann ist das passiert? Das war 2002. Also im Spätherbst 2002, ich bin von der Arbeit heimgekommen, ja, habe mir einen Kaffee aufgesetzt, Wasser rein, Pulver rein, Maschine eingeschalten, habe mich umgedreht und bin umgefallen. Ach. Und was war? Man hat es ja irgendwann dann rausbekommen, was es war. Was war es? Ja, bis heute hat niemand rausgefunden. Man hat es nicht rausgefunden? Nein, es ist wirklich eine Tatsache. Ich habe Reha hinter mir, ich habe Krankenhausaufenthalte hinter mir, bis heute, wirklich, bis zu dieser Sekunde, wo ich jetzt mit dir spreche, keine definitive Aussage, von was es gekommen ist. Wie geht es dir denn heute körperlich? Körperlich sehr, sehr gut. Das hat sich also wieder reguliert? Nein, es hat sich nicht von selber reguliert. Ich habe jahrelang sehr hart daran gearbeitet, dass ich alle meine Gliedmaßen wieder hernehmen kann. Du warst ein Pflegefall, hast du gerade gesagt. Richtig, ja, ich war in einem Pflegeheim mit Pflegestufe 2. Das heißt, wie kann ich es mir vorstellen? Du konntest schon alleine aufstehen, das ging, aus dem Bett, oder ging das auch nicht? Also ich konnte zwar aus dem Bett aufstehen, aber wenn man sich das jetzt einmal vorstellt, dass man wacht in der Früh auf und möchte sich aus dem Bett rausbewegen, das ist normal, ich sage jetzt mal, eine Aktion von 30 Sekunden oder so. Also. Natürlich, ja. Für diese Aktion habe ich mindestens 20 Minuten gebraucht. Konntest und du dann, denn dann zum Beispiel dann alleine zur Toilette gehen? Nein, ich konnte nicht gehen. Ich bin dann vom Bett in meinen Rollstuhl rein. Mhm. Also ich bin im Rollstuhl gesessen, bin dann mit dem Rollstuhl ins Bad gefahren, konnte dann praktisch mir Zähne putzen. Bist du selbst mit dem Rollstuhl ins Bad gefahren? Konntest du mit den Armen den Rollstuhl bewegen? Ja, konnte ich bewegen. Ja. Das ging. Mhm. Also ich hab's in einer Reha habe ich's gelernt, wie man auch mit einem gelähmten Arm einen Rollstuhl geradeaus bewegen kann. Also so. Warst du durch diese Lähmungen auch inkontinent? Nein, war ich nicht. Das warst du nicht. Wie lange warst du dann in einem Pflegeheim? 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre im Pflegeheim gelegen. Richtig. Was hat man dann gemacht, dass es dann bergauf ging? Darf ich ganz ehrlich sein? Ja, bitte. Überhaupt nichts. Es ging dann von alleine plötzlich besser? Nein, ich habe das ganz alleine gemacht. Ich hab mich praktisch an das erinnert, was mir in der Reha beigebracht wurde, wie ich meinen Körper wieder versuchen kann, nach vorne zu bringen. Die Reha lag vor der Zeit im Pflegeheim? Die lag vor der Zeit, also die lag zwischen Krankenhaus und Pflegeheim. Genau. Das heißt, die Sachen, die du da gelernt hast? Mir gesagt, sie können für mich nichts machen, ich muss auf eine Reha gehen. In der Reha wurde mir praktisch gelernt, mit meiner Erkrankung umzugehen. Dann wurde mir gelernt, mit dem Rollstuhl umzugehen. Und ich hatte aber damals eine gute Physiotherapeutin und die hat eigentlich dann versucht, in diese linke Körperhälfte wieder einigermaßen Leben reinzubringen. So, aber dann? Also wirklich mit ne ganz profanen Dingen wie Elektrosandbädern und lauter so Sachen. Also kann man sich eigentlich irgendwo gar nicht vorstellen in der heutigen Zeit, aber waren wirklich ganz primitive Sachen. Ja, so, aber dann ging es irgendwann ab ins Pflegeheim und da hat man dich gepflegt, aber man hat sich nicht weiter mit dir beschäftigt. Das hast du dann alleine gemacht. Ganz genau. Das heißt, du hast alleine die Übungen gemacht, die man dir so beigebracht hatte, damals in der Reha. Richtig, über Jahre hinweg. Über Jahre hinweg? Ja. das, was möglich war für dich da in dem Pflegeheim. Ja, ja. Und hast du da so gemerkt, dass du so minimale Fortschritte machst? Ich habe eigentlich die Fortschritte, muss ich ganz ehrlich sagen, so quartalsmäßig bemerkt. Also so alle 3-4 Monate habe ich gemerkt, dass eigentlich immer irgendwas ein bisschen besser geworden ist. Das ist ja. Also ich konnte meinen linken Arm plötzlich irgendwie besser bewegen. Ich konnte zum Beispiel eine leere Tasse mit dem linken Arm zum Beispiel wieder hochheben. Mhm. Was vorher überhaupt nicht möglich war. Ja, ja. Überhaupt nicht. Und wenn du dich jetzt beschreiben solltest, wie es dir jetzt geht, wie, also ganz normal ist es nicht wieder, so wie ganz früher. Ja, ich habe gewisse, also im Arm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar keine Einschränkung mehr. Ja. Wie lange brauchst du, wenn du jetzt aufstehst? Im Pflegeheim waren es 20 Minuten. Ja. Und jetzt? Genauso lang wie du. 30 Sekunden. Das ist, das ist ja eine tolle Geschichte. Das ist eine tolle und schöne Geschichte. Das heißt, wenn du das nicht gemacht hättest, wärst du dein Leben lang im Pflegeheim geblieben. Also ich bin eigentlich schon richtig abgeschrieben gewesen. Ja, ich bin ausgesteuert gewesen und alles. Hast du eine Partnerin gehabt in all den Jahren? Wie meinst du das? Also ne, sagen wir so, als es damals passierte, im Jahre 2002, warst du da in einer Partnerschaft? Kurz davor, ja. Wie kurz davor? Kurz davor, in eine Partnerschaft zu gehen? Ja, ich habe jemanden kennengelernt gehabt und ja? Wir haben uns eigentlich auch sehr sympathisch gefunden. Und was ich aber dann durch diesen Zustand dann eigentlich zerschlagen gehabt hat. Das heißt, du warst alleine? Richtig. Warst du wirklich alleine oder gab es Familie und Freunde, die dich unterstützt haben? Nee, da gab es wirklich niemanden. Also ich hatte einen sehr guten Freund. Das war ein selbstständiger Maler aus München und der hat mich noch einmal in diesem Pflegeheim besucht. Und sonst niemand? Nein, sonst niemand. Das ist ja irre. Und das heißt, du bist so ein Einzelkämpfer, der sich komplett alleine dann nach oben wieder hochgerappelt hat. Ja, es hört sich wirklich unglaublich an, es ist aber wirklich eine Tatsache. Ich finde es extrem bewundernswert, zum einen erstmal, dass du das körperlich geschafft hast, zum anderen könnte ich mir auch vorstellen, dass man seelisch so fertig ist, wenn einem sowas passiert und dann im Pflegeheim landet und dann auch noch niemand da ist, der einen unterstützt, dass man auch so seelisch gar nicht die Kraft dazu hat, das zu tun. Aber du hattest die Kraft. Was meinst du, warum, dass ich 2 Suizidversuche hinter mir habe? Ja, das gab es im Pflegeheim. Nein, nicht im Pflegeheim, danach. Danach? Danach, ja, weil ich hatte wirklich im Pflegeheim, da habe ich irgendwie die Kraft entwickelt, mich wieder hochzurappeln und das Ganze wieder von neu anzufangen. Und als ich dann so weit war, dass ich aus dem Pflegeheim wieder ausziehen konnte, also sprich wieder die körperliche Stabilität hatte, da wurde mir dann erst einmal klar, vor welchem Behörden und Ämterwirr war ich stehe. Genau, kommen wir jetzt zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Wiedereingliederung in die Gesellschaft, nachdem so etwas passiert ist. Genau. Nun sind einige Jahre schon vergangen. Oder wie lange bist du jetzt aus dem Pflegeheim raus? Ein Jahr oder so? Nee, Quatsch. Also jetzt sind jetzt 2 Jahre, drei Jahre sind jetzt. Aus dem Pflegeheim raus? Genau. Ja. Das heißt, es ist hier, du würdest gerne jetzt irgendwie wieder was machen, arbeiten? Aber ich habe sogar jetzt auch Arbeit gefunden. Ja, was hast du früher beruflich gemacht? Fliesenleger. Ja, das geht jetzt nicht mehr, oder? Doch, geht wieder. Also wie gesagt, ich bin ja körperlich wieder fit. Sensationell. Es geht halt alles nur wirklich ein bisschen langsamer bei mir, weil halt dieser Pflegeheimaufenthalt, der hat natürlich auch Folgeerscheinungen. Sprich, ich habe extrem an Gewicht zugelegt gehabt und alles mögliche. Ja. Also ich meine, ich bin jetzt kein behäbiger Sack oder so, aber die Bewegungen sind halt nicht so flexibel und so agil bei jemandem, der so viel Figur hat wie du zum Beispiel. Jetzt hast du Arbeit, sagst du? Genau, die habe ich jetzt seit ungefähr 6 Wochen. Die habe ich mir aus einer Klinik rausgesucht von Suizidgefährdeten. Da habe ich einfach die Schnauze voll gehabt und gesagt, ich setze jetzt einen Los in die Zeitung und entweder es klappt oder es klappt nicht. Ach so, aus dieser Klinik raus hast du das... Aus dieser Klinik raus, ja. Bist du denn so, was den ganzen bürokratischen Kram, Versicherungen und Steuern und was weiß ich... Das habe ich alles übergangen. Hast du übergangen, aber du musst dich doch jetzt irgendwie wieder anmelden bei den Behörden, dass du jetzt wieder arbeitest. Das habe ich dann auch gemacht. Und bist jetzt wieder so in der normalen Bahn drin? Ja, ich habe jetzt auch 6 Wochen schon wieder gearbeitet. Und wie war das mit dem Arbeiten? Hat es dir Spaß gemacht? Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Ist dein Chef mit dir zufrieden? Er hat mich nicht aufgeschmissen. Du bist aber ein starker Typ, du. Aber ein richtiges Stehaufmännchen. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser ganze Behördenschwanz, der jetzt da immer noch hinten dran hängt. Was hängt denn jetzt noch dran? Was musst du denn jetzt noch machen? Jetzt eine Arbeit hast du und bist angemeldet. Was muss man jetzt noch machen? Ja, also das Ganze, wo ich drin bin, das nennt sich ja berufliche Reha für Schwerbehinderte. Mhm. Läuft alles über die deutsche Rentenversicherung und so. Mhm. Und da mein Arbeitgeber zum Beispiel, der ist von mir, ich sage jetzt einmal, wie weit ist das? Ich denke mal so knapp 250, 270 Kilometer weg. Mhm. Also von meinem Wohnort ist der Arbeitgeber sitzt schon so weit weg. Mhm. Dann arbeiten wir zum Beispiel nur auf Montage. Mhm. Also da sind die ganze Woche in ganz Deutschland unterwegs und so. Mhm. Und ich sage einmal, was mich so kaputt macht, das ist, dass dieses Behördenzeug einfach reibungsloser läuft. Ich will dir mal was sagen. Das können wir jetzt nicht im Detail besprechen, was da für Behördenkram ist. Klar, ja. Ich kann mir schon, wir alle können uns vorstellen, dass das extrem nervig ist. Aber das, was du geschafft hast, macht dich so stark, dass du diesen Killefitz auch noch schaffst. Das sage ich dir aber. Also ich denke schon, dass ich es schaffen wird, aber ich habe die Angst, dass mein Chef sagt, ich habe die Schnauze voll, ich will das Ganze nicht mehr. Ja. Mensch. Und dass ich dann wieder so weit dastehe, wie ich vorher war. Ja. Pass mal auf, wenn das passieren sollte, ne, wenn dein Chef das Handtuch werfen sollte, dann rufst du bitte hier nochmal an. Unbedingt, das möchte ich dann hier doch noch öffentlich nochmal besprechen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja nichts Böses gegen Nein, der Chef ist nicht schuld. Ist mir schon klar. Aber du musst dir echt vorstellen, ich muss einen Antrag stellen für das, dass ich überhaupt Arbeitsschuhe und Arbeitshose bekomme. Ja. Michael. Diese Bürokratie haben wir in Deutschland. Ja, das ist ganz schlimm und da schütteln alle Leute auch den Kopf, die jetzt zuhören, da bin ich ganz sicher. Ich möchte dir von meiner Seite nochmal meinen großen Respekt aussprechen. Das ist eine irre Lebensleistung, die du da hingelegt hast. Gib bloß jetzt nicht auf und lass dich runterkriegen wegen diesem ganzen Behördendriss. Es wird schon weiterlaufen und du wirst das auch noch schaffen. Wir machen eine Vereinbarung, wenn das mit dieser Arbeitsstelle nicht klappt, unterhalten wir beide uns nochmal. Okay? Okay, Domian. So, und dann wünsche ich jetzt erstmal weiterhin gutes Gelingen und Chapeau. Alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir auf alle Fälle für das Gespräch. Gerne, Michael. Und mach bitte weiter so. Sehr gerne. Tschüss. Okay, ciao. So, 50 Jahre ist meine nächste Anruferin mit dem schönen Namen Esther. Oder ja. Esther, grüße dich. Ja, hallo Domian, hallo, grüße Esther. Dich auch. Esther, was ist dein Thema? Ja, also ich habe ganz viele Probleme. Ich habe ganz starke Verlustängste, habe auch schon mehrere Therapien gemacht. Und zwar mein Mann hat mich vor 2 Jahren betrogen. Er ist fremdgegangen, über ein halbes Jahr. Mhm. Wollte eine offene Ehe. Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? Sind jetzt über 20 Jahre. Ja. Dann davor habe ich meine Mutter durch Selbstmord verloren. Das war auch ganz furchtbar. Mhm. Dann habe ich ein Haus verloren. Ein Haus verloren? Ja, das ist aber schon länger her. Dann hatte ich auch Großmutter gepflegt mit Alzheimer, habe nebenbei gearbeitet und habe dann furchtbar viel gearbeitet zu Hause, die Oma versorgt mit Alzheimer. Bin noch arbeiten gegangen, habe 2 Mädels, habe die noch versorgt, alles, und habe das dann rausbekommen und bin also bis jetzt immer noch schrecklich gekränkt und verletzt. Weißt du, wie sich das für mich anhört, was du gerade so erzählst? Es gibt ja den modernen englischen Begriff des Burnout. Also Menschen, die irgendwie keine Kraft mehr haben. Das ist auch festgestellt worden bei mir. Ja, ist das so? Ich habe dann auch ein bisschen Pause gemacht, das heißt ein bisschen. Irgendwann ist die Batterie leer. Die ist leer. Mhm. Und wenn dann noch sowas kommt wie mit dem Ehemann, das ist der I-Punkt, dann kann man nicht mehr. Dann kann man einfach nicht mehr. Ja, das war auch ganz schrecklich. Er war natürlich dann, wo wir es rausbekommen haben, ganz lieb und ruhig und hat es auch beendet. Aber wenn er jetzt irgendwann mal abends weg ist und hat eine Feier, wie heute im Moment sind Weihnachtsfeiern, und dann merke ich, ich kann nicht schlafen, ich bin aufgeregt, ich habe immer noch so ein Angstgefühl, passiert wieder was. Ich habe einfach Probleme, wieder voll und ganz wie früher zu vertrauen. Erzähl mir mal ein bisschen von, kennst du diese Frau, mit der er etwas hatte damals? Ich kenne sie vom Sehen. Also sie hat mich auch mit den Kindern quasi auf offener Straße angegriffen. Ich kannte sie ja gar nicht bis dahin. Plötzlich, ich laufe mit den Kindern in der Stadt und kommt eine Frau auf uns zu und zeigt mir einen Stinkefinger. Und aber da wusstest du gar nicht, was das soll? In dem Moment wusste ich, dass dies ist, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass da was läuft. Wie hast du es denn eigentlich rausgekriegt? Meine Tochter hat eine Rechnung gefunden von einer Übernachtung. Oh, und da hast du ihn mit konfrontiert? Ja. Und war er geständig sofort? Er hat erst mal 2 Monate oder sogar länger das abgestritten, hat mir alles Mögliche erzählt, dass er ja hat jemanden gedeckt und so weiter. Und das hat mich, muss ich sagen, am meisten gekränkt und verletzt. Wenn er es mir gleich gesagt hätte, dann hätte gesagt, du, pass mal auf, ich habe großen Mist gebaut. Und hast du ihn denn dann sehr gedrängt, bis er dann mit der Wahrheit rausrückt? Ja. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich gebe zu, ich habe das Mist gemacht. Ja, nach Monaten. Also ich habe dann keine Ruhe gegeben. Ich habe halt immer wieder angefangen. Man fragt dann ja, als betroffener Mensch, warum? Was hat er dir geantwortet? Er hat einfach Lust gehabt, mal auf jemand anderen. Ja, also aus Jagdinstinkt, Midlife-Krise. Immerhin eine ordentliche, ehrliche Antwort. Ja. Er hat auch gesagt, Entschuldigung, was mich sehr verletzt hat, ich habe dann natürlich, die erste Standardfrage ist ja immer, liebst du sie? Und dann hat er gesagt, nein, aber es wäre eine anfängliche Verliebtheit da gewesen. Ich meine, klar, man geht ja mit niemand ins Bett, den man abstoßend findet. Nee, aber man kann schon mit Leuten ins Bett gehen, die man nicht liebt. Das können Männer, Esther, das können auch Frauen. Aber die zweite Frage wäre auch, liebst du mich noch? Hast du ihn das gefragt? Ja, natürlich. Was hat er da geantwortet? Ja, selbstverständlich. Ja. Und dann hat er diese Beziehung beendet. Ja, ich habe gesagt, entweder du beendest das oder du packst und gehst. Wie alt ist der Mann? 46. Und dann hat er dir hoch und heilig versprochen, er beendet's und... Er hat sie angerufen in meinem Beisein und hat dann gesagt, nicht wahr, sag doch meine Frau, es ist Schluss zwischen uns. Und dann habe ich das Telefon genommen, habe gesagt, ja, also ich glaube, wir sollten uns mal treffen und einen Kaffee trinken. Und dann hat sie mir nur eine batzige Antwort gegeben. Und hinterher kam der Stinkefinger? So ist es. Hast du die nochmal gesehen seitdem? Nein, zum Glück nicht, aber es wurde auch Auto demoliert, Scheibe eingeschlagen, zerkratzt. Ach du lieber Gott. Ja. Aber da ist jetzt im Moment Ruhe an der Front. Da ist jetzt Ruhe und man kann es auch nicht beweisen, dass sie es war, aber es war so direkt in der Zeit und... Aber blöder kann sie sich ja nicht verhalten, dass dein Mann sich von ihr auch distanziert, wenn sie solche Sachen macht. Das ist er hat dann auch gesagt, also sie hat dann so auch erpresserisch bei ihm so ein bisschen mit Druck und ich meine, das war für mich wieder so ein Triumph. Ja, klar. Wo ich mir dachte, ja gut, dass du das gemacht hast, also das ist die beste Schublade. Du sagst zwar, dass du, wenn dein Mann jetzt auf Weihnachtsfeier ist und so, dass du da unsicher bist, aber glaubst du ihm eigentlich doch, dass er... Im Grunde glaube ich ihm, aber es ist immer so, ich könnte jetzt nicht... Ich habe versucht zu schlafen, dann habe ich gelesen, dann bin ich wieder aufgestanden. Ich bin dann unruhig. Was ich gerade so denke, dass du erstmal eine ganze Menge für dich tun musst, damit du wieder zu Kräften kommst nach all dem, was geschehen ist. So schwierig, weil ich jeden Tag arbeite und auch arbeiten muss. Wir sind auf das Geld angewiesen. Und ich habe eigentlich nur Zeit, wenn ich am Abend nach Hause komme, das ist meist ziemlich spät. Also zwischen 7:30 und 8:30, vorher komme ich nicht heim. Weißt du, Esther, das sagt man immer so. Wenn man aber im Krankenhaus liegt, hat man auch Zeit. Das stimmt. Wenn du einen Totalzusammenbruch bekommst. Also ich glaube, dass es immer Möglichkeiten gibt, sein Leben umzuorganisieren. Du hast ja genügend Warnschüsse jetzt innerlich schon mitgekriegt. Ja. So, und das ist das Erste. Und das Zweite wäre, dass es sicherlich nicht falsch wäre, wenn ihr beiden auch mal zu einer Eheberatung gehen würdet. Haben wir gemacht. Habt ihr gemacht? Mhm. Wie war das? Ja, war eigentlich nicht schlecht, aber mein Mann war dann ungefähr 3-4 Mal mit und dann wollte er das auch nicht mehr. Und zwingen wollte, man soll ja niemanden zwingen. Mhm. Sowas muss ja freiwillig passieren. Ist da in dieser Beratung etwas mehr zum Ausdruck gekommen, was so zwischen euch beiden alleine noch nicht ausgesprochen wurde? Ja, ich meine, der Therapeut hat mir auch dann so ein bisschen schwarzen Peter zugeschoben. Und hat dann gemeint, jetzt hören Sie endlich mal auf, daran immer wieder rumzunörgeln, holen Sie irgendwie den Geist nicht immer wieder aus der Flasche raus, lassen Sie den jetzt mal drin, vergessen Sie das Ganze, fangen Sie neu an und lassen Sie das. Und mit dem Kopf weiß ich das auch alles und will das auch vergessen und sag mir das auch. Das kommt in besten Familien vor und so weiter. Aber mit dem Herz ist es so schwer manchmal. Ich glaube ja, deswegen sagte ich das gerade, du musst erstmal eine Menge für dich tun, damit du zu Kräften kommst und wieder richtig auf die Füße kommst. Ich glaube, dann gelingt einem das auch besser, zu sagen, okay, er hat sich entschuldigt und ich glaube, irgendwie wir gucken nach vorne. Ja, aber, richtig, ja. Aber ich hab diesen Eindruck, wie du das erzählst, dass dein Nervenkostüm ziemlich dünn ist zurzeit. Sehr. Ich bin auch jetzt in der Firma, wo ich bin, kann man sagen, noch so die Neue und ich muss mich auch da durchbeißen. Ich bin ein sehr zurückhaltender, sensibler Mensch und ich habe manchmal Schwierigkeiten. Heute in der Gesellschaft ist alles so raff und so tough und so Ellenbogen. Und was machst du denn beruflich? Werbebranche. In der Werbebranche? Im Außendienst. Das ist natürlich eine sehr harte Branche. Ne? Ja, sehr. Also ich kann es dir nur sagen, Esther, ich kann ja nicht genau in die Details deines Lebens und Alters blicken. Versuche irgendwas umzuorganisieren, damit du Felder findest, wo du Kraft schöpfen kannst. Dieses Phänomen des Ausgebranntseins haben so viele Leute zurzeit in unserer Gesellschaft, auch junge übrigens, die eine Weile so gepowert haben und dann irgendwann nicht mehr können. Und ehe das umschlägt in eine wirklich ernstzunehmende Erkrankung, dass du Krebs bekommst, einen Schlaganfall oder irgendetwas, musst du vorher was machen. Ja. Und dann kann man, wenn man dann wieder stabiler ist und es einem besser geht, kann man auch eher dem Partner verzeihen und sagen, komm, wir schwammen drüber und wir gucken nach vorne. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Esther, ich würde dich gerne auch nochmal... Ich versuche es bestimmt nochmal. Ich habe noch nie Glück gehabt. Ich kann gar nicht glauben, dass ich heute Abend überhaupt Glück hatte. Dennoch, und ein paar Worte mit ich bin ja alleine. Also, wenn ich nochmal alleine bin, und dann probiere ich es auf alle Fälle noch. Möchtest du noch ein paar Worte mit Magdalena besprechen, meiner Psychologin? Gerne. Dann legst du auf und sie meldet sich gleich bei dir. Ach so, okay. Ich danke dir. Vielen Dank. Alles Liebe, alles Gute, Esther. Und dir auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, wieder mit einer freien Themennacht. Und unser Thema nächste Woche Mittwoch, unser Wochenthema Mittwoch auf Donnerstag, heißt böse Frauen. Ich wünsche euch nette Frauen fürs Wochenende. Alles Gute.